بسم الله الرحمن الرحيم. Die Schlacht geht weiter. Ja? Nur weil ich ein Krankenhaus bin, heißt nicht, dass ich meine Vorträge mache. Nur weil ich ein Krankenhaus bin und kurz vor Sterben bin oder Sterben war, heißt nicht, dass ich jetzt aufhöre oder so. Nein, es geht weiter, Alhamdulillah. Und das ist ein Grund für mich, noch erst recht noch weiterzumachen. Es ist für mich ein Grund mehr, weiterzumachen. Und Alhamdulillah. Und für diejenigen, die sich freuen darüber, dass ich fast gestorben werde, hier bin ich. Und Alhamdulillah, in voller Lebensgröße. Und die Schlacht geht weiter. Und auch wenn ich gestorben wäre, inshallah, wäre ich Shahid geworden. Das ist die größte Freude, die ich überhaupt haben kann und die ein Muslim sich wünschen kann. Und deswegen ist es egal, ob ich sterbe oder nicht. Solange ich lebe, mache ich weiter. Wenn ich sterbe, bin ich Shahid. Alhamdulillah, macht jemand anders weiter, ist kein Problem. تذليلا وإذلالا وقادوا موكب الدنيا حضارات وأجيالا بابة العدوان تذليلا وإذلالا وقادوا موكب الدنيا حضارات وأجيالا أذلوا بابة العدوان تذليلا وإذلالا وقادوا موكب الدنيا حضارات وأجيالا وساقوا أمة الكفار كالقطعان جهة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل أسأل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. أسأل freue ich mich, dass ihr gekommen seid und mich besucht habt hier im Krankenhaus. الحمد لله. Und الحمد لله. Als allererstes alles Lob und Dank gebührt Allah subhanahu wa ta'ala, den König der Könige, den Herrn der Welten. Und ich bezeuge, dass niemand anders das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah subhanahu wa ta'ala, und dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte und Diener ist. Ja, liebe Geschwister im Islam, ich kann leider nicht so schreien, weil ich bin im Krankenhaus und ich möchte die kranken Menschen hier nicht stören oder verschrecken. Und ich dachte mir, dass ich einfach mal ein bisschen spreche über meine letzten zwei Wochen, kann man so sagen, und ein bisschen über den Tod, ein bisschen darüber spreche, was ich so für Lichter bekommen habe, kann man so sagen. Also so, was ich für Erleuchtung, sondern was ich so für Ereignisse, Erkenntnisse gemacht habe. Das letzte Mal, als ich fast gestorben bin, war das vor 3 Jahren oder so. Und das hat sich wiederholt fast. Alhamdulillah. Und ich bin Allah dafür sehr dankbar. Und wenn ich gestorben wäre, inshallah, wäre ich Shahid geworden. Alhamdulillah, das ist eine schöne Sache. Bin ich aber nicht, also ist meine Zeit noch nicht gekommen. Auch Alhamdulillah. Und ich habe auf jeden Fall daraus eine Erfahrung gezogen, wieder. Eine Erfahrung mehr. Und Alhamdulillah, ich habe auch daraus viel gelernt. Ich habe sehr viel daraus wieder gelernt. Und es hat mir sehr viel die Augen aufgemacht. Und Alhamdulillah, ich bin jetzt hier schon seit fast bald, wieder eine Woche, kann man sagen, bald. Und Alhamdulillah, Subhanallah, wie schwach doch der Mensch ist. Ja? Wie schwach der Mensch ist und wie schnell der Tod kommen kann und in was für einen Verlust wir eigentlich leben jeden Tag. Ja, wir denken uns jeden Tag, dass wir den ganzen Tag überleben, ja? Dass wir... Wir sind uns viel zu sicher, Subhanallah. Wir sind uns viel zu sicher, dass wir den Abend erreichen. Und wir sind uns viel zu sicher, dass wenn wir den Abend erreichen, dass wir den nächsten Tag erreichen. Aber Wallahi, keine Chance, Subhanallah. Und Alhamdulillah, ich habe auf jeden Fall durch diese Schwäche in meinem Körper oder diese Krankheit, die Allah mir geschickt hat, habe ich eine kleine Schwäche bekommen, die mir, wenn ich sie nicht beachtet hätte, und ich habe sie lange nicht beachtet, mir das Leben gekostet hätte. Alhamdulillah. Aber Alhamdulillah, da wir auch Verantwortung haben und unser Körper eine Amana ist, habe ich mich dazu entschlossen ins Krankenhaus zu gehen, Alhamdulillah, und werde behandelt, Alhamdulillah, und die Schlacht geht weiter. Ne? Nur weil ich im Krankenhaus bin, heißt nicht, dass ich keine Vorträge mache, nur weil ich im Krankenhaus bin und kurz vorm Sterben bin oder Sterben war, heißt nicht, dass ich jetzt aufhöre oder so. Nein, es geht weiter, Alhamdulillah, und das ist ein Grund für mich, noch erst recht noch weiterzumachen. Es ist für mich ein Grund mehr, weiterzumachen. Und Alhamdulillah, und für diejenigen, die sich freuen darüber, dass ich fast gestorben werde, hier bin ich, und Alhamdulillah, in voller Lebensgröße, und die Schlacht geht weiter. Und auch wenn ich gestorben wäre, inshallah, wäre ich Shahid geworden. Das ist die größte Freude, die ich überhaupt haben kann und die ein Muslim sich wünschen kann. Und deswegen ist das egal, ob ich sterbe oder nicht. Solange ich lebe, mache ich weiter. Wenn ich sterbe, bin ich Shahid. Alhamdulillah, macht jemand anders weiter, ist kein Problem. Auf jeden Fall, liebe Geschwister im Islam, ist die Sache, wir sind uns zu sicher, dass wir jeden Tag wieder die Augen aufmachen, ja, die Sonne sehen können, unsere Eltern sehen können, unsere Kinder sehen können, unsere Frauen sehen können, ja, unsere Familien sehen können. Ja, und wir sind uns sicher, dass wir jeden Tag laufen können. Aber es, wie gesagt, wenn Allah möchte, dann macht er einfach lässt er seinen Wille walten, und dann liegst du im Bett oder du liegst unter der Erde einfach. Subhanallah. Und was ich für mich aus diesen Sachen rausgezogen habe, ist, es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir Muslime, die bewusst Muslime sind, dass wir damit jederzeit rechnen sollten, dass wir auch uns vorbereiten sollten auf den Tod. Ja, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir wirklich uns vorbereiten sollten auf Schritt und Tritt. Wallahi, wenn wir im Auto sitzen, wenn wir irgendwo hingehen, wenn wir zu Hause sind, immer, wir müssen immer vorbereitet sein. Ja? Egal wie groß und stark, ja, egal wie klein, egal was für einen Punkt du hast, egal was für eine Stellung du hast, egal was du für eine Stellung in der Gesellschaft hast, eine, und auch die Kuffar, die müssen sich vorbereiten, ja? Die Ungläubigen, die müssen sich auch vorbereiten, die werden auch sterben. Ja? Und Alhamdulillah, ich habe hier ein paar Menschen getroffen, Subhanallah, wo die mich auch zum Nachdenken gebracht haben. Ich habe mir gesagt, guck mal, die Menschen, der eine, der kriegt fast gar keinen Besuch, ja, und der ist schon fast 100 Jahre alt, ja? Und Subhanallah, der andere Mensch, der beschäftigt sich nur mit Fernsehen gucken die ganze Zeit. Ich habe gesagt, guck mal, mit was sich die Menschen beschäftigen. Ja? Andere Menschen beschäftigen sich nur mit keine Ahnung, Counter-Strike spielen oder die ganze Zeit mit Familie oder die ganze Zeit shoppen gehen oder einkaufen. Und Wallahi, alle vergessen den Tod. Keiner will über den Tod sprechen. Wenn man über den Tod spricht, die Leute weichen aus, wollen die gar nicht hören. Ach, ich bin doch noch jung. Aber woher willst du wissen, ob du jung bist? Vielleicht bist du heute alt, weil du morgen stirbst. Ja? Vielleicht du bist heute alt, weil du morgen stirbst. Oder vielleicht du bist noch sehr, sehr jung, weil du vielleicht in 30 Jahre, vielleicht hat Allah subhanahu wa ta'ala für dich 30 Jahre geschrieben. Ja? Deswegen, ja? Wir sollen, dann gibt es Hadith-Überlieferung, wir sollen wie Reisende uns hier benehmen auf der Welt. Ja? Wir sind Reisende hier nur. Und so sollen wir uns benehmen auch wie Reisende. Nicht hier festhalten und die ganze Energie hier in die Dunya, in die Welt setzen und ich mache mir alles hier schön und alles und ich muss hier alles schaffen und so. Ja, wir müssen uns vorbereiten auf das Leben nach dem Tod, und das ist sehr, sehr wichtig. Ja, wir müssen uns auf den Tod vorbereiten. Ab dieser Minute an, wo wir die Verantwortung für uns selber tragen und wo wir diese Aufgaben erkannt haben, die wir zu erfüllen haben. Ab da an sind wir verantwortlich, wirklich alles zu machen und uns vorzubereiten. Ja? Subhanallah. Wallahi, liebe Geschwister, Alhamdulillah, guck mal, wir haben in unsere Jamaa, sage ich mal so, ja, bei Millet Ibrahim, wir haben so viele Geschwister und Alhamdulillah, wir haben so viele verschiedene Charaktere. Und Alhamdulillah, wir haben Brüder, die sprechen, die Allah sprechen lässt oder die, wo Allah genehmigt, dass wir sprechen dürfen zu den Menschen draußen in der Welt. Ja? Und Alhamdulillah, diese Situation ist eine, ich weiß nicht, ob schon mal ein Bruder vor der Kamera gesprochen hat, der dem Tod entgangen ist, so, jetzt nach so kurzer Zeit, dass er gleich vor der Kamera kommt und darüber spricht. Ja? Zum Beispiel, war es auch in der Vergangenheit so, bevor ich angefangen habe zu praktizieren, hatte ich einen Autounfall gehabt, der mich auch zum Nachdenken gebracht hat. Wo ich mir dann gesagt habe, okay, ich muss jetzt überlegen, was passiert eigentlich mit mir, wenn ich sterbe? Das war einer der Gründe, warum ich überhaupt gesagt habe, ich muss mein Leben verändern. Ja? Ja, wie man hört, wir sind im Krankenhaus. Ja, das war eine Sache, wo ich gesagt habe, ich muss mein Leben verändern. Der Tod. Und wieder mal ist der Tod an mir vorbei geglitten. Und ich habe gesagt, Subhanallah, ich praktiziere, ich bete, ich faste, ich gebiete das Gute, verbiete das Schlechte, ich mache Da'wah, ich unterstütze Gefangene, ich unterstütze die Mujahideen, ich unterstütze meine Geschwister in Not hier in Deutschland. Ich rede mit Kuffar, die über den Islam wissen wollen. Ja? Ich verbreite den Dien. Ja? Ich versuche meine Pflichten alle zu erfüllen, die ich kann, so gut ich kann. Ja? Wallahi, und das zerrt an allen Ecken und Seiten von mir, aber Alhamdulillah. Aber trotzdem lässt Allah mich nochmal erinnern, dass der Tod kommt. Und das ist eine sehr, sehr große Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala, die ich bekommen habe. Weil wie viele Leute sind im Leben, ja, oder sind in der Dawa tätig, oder sind am Praktizieren, oder sind im Islam, arbeiten für den Islam, fisabilillah, aber denken nicht an den Tod. So viele, subhanallah. Und ich habe im Bett gelegen, und ich habe mich selber gefragt, ich habe gesagt, subhanallah, guck mal jetzt, ich könnte eigentlich tot sein. Ja? Ich habe da gesessen, gelegen, und ich habe gesagt, okay, heute bin ich nicht gestorben. Was ist, wenn ich heute Nacht sterbe? Wallahi so. Und ich habe angefangen, Dua zu machen. Und ich habe Allah darum gebeten, dass wenn er mich nimmt, dass er mich mit einer aufrichtigen Absicht nimmt. Dass er meine Taube, die ich jeden Tag mache, dass er die auch annimmt. Und subhanallah. Wallahi, subhanallah. Ja? Yani, wer sind wir? Yani, wir sind schwache Muslime, wir sind nichts eigentlich. Wir denken, wir sind was, Wallahi, wir sind nichts. So viele Menschen da draußen denken, die sind was, Wallahi, die sind nichts. Und wir sind die, die am meisten bekämpft werden, die am radikalsten sein sollen, am extremsten. Subhanallah. Was ist denn mit denen, über die gar keiner redet? Subhanallah, was ist mit diesen Leuten? Subhanallah, denken die nicht über den Tod nach? Der Freitagsmuslim oder so? Denkt er nicht an den Tod nach? Oder der Käfer? Subhanallah. Wallahi, ich fürchte den Tod, weil ich fürchte, nicht recht gehandelt zu haben oder Hak genommen zu haben. Oder vor Allah dazustehen und Allah sagt mir, ja, was hast du denn da unten gemacht? Du hast ja gar nichts gemacht. Subhanallah. Wallah, so. Und ich habe mir gesagt, subhanallah, wenn Allah mir ermöglicht, hier nochmal rauszukommen aus diesem Krankenhaus, dann werde ich viel mehr machen müssen. Wallahi, ich werde viel mehr machen müssen. Ich werde viel mehr die Muslime unterstützen müssen. Ja? Ich werde viel mehr lernen müssen, viel mehr meinen Dien praktizieren müssen, viel mehr meine Feinde bekämpfen, viel mehr den Islam verbreiten. Ich muss, weil am Ende werde ich alleine bei Allah stehen, subhanahu wa ta'ala, und ich werde meine Rechenschaft ablegen müssen. Ich werde Rechenschaft ablegen vor Allah subhanahu wa ta'ala. Er wird mich fragen. Da gibt es kein Zurück mehr. Wenn der Todesengel gekommen ist, um meine Seele zu holen, und die Seele hier raus ist, ist vorbei. Subhanallah. Und das sollte sich jeder Mensch, Wallahi, sollte sich jeder Mensch und jeder Muslim, besonders jeder Muslim, sollte sich im Klaren darüber zu sein, dass es kein Zurück gibt. Es gibt kein Zurück, wenn der Tod kommt. Ha? Subhanallah. Ich habe auch die letzten Tage sehr viel die Berichte gelesen, was so in Deutschland alles passiert, und die Berichte gelesen, was in der Welt so passiert, subhanallah. Ja? Wallahi, wir müssen aufstehen, wir müssen wach werden langsam. Ja, wir haben sehr viele Feinde. Wir haben nicht nur die Kuffar, die den Islam bekämpfen als Feinde. Wir haben nicht nur die Armeen, die den Islam bekämpfen als Feinde. Wir haben nicht nur den Staatsschutz oder den Verfassungsschutz oder die Polizei. Ja, wir haben Shaitan. Shaitan, der gegen uns arbeitet Tag und Nacht. Ja, unser Nefs, das uns die ganze Zeit ablenkt vom Tod, das uns ablenkt vom Din. Ja? Subhanallah. Wir haben so viele Feinde, Wallahi. Die Faulheit, ja? Die Nachlässigkeit, ja? Das Vergessen, das sind alles Feinde. Und wir müssen vorbereitet sein, jederzeit vorbereitet sein. Jeder Mensch muss vorbereitet sein. Ja? Ich habe einen 84-jährigen Mann bei mir im Zimmer und Subhanallah, ich habe ihn gefragt, was hast du? Subhanallah, er hat sein Zehennagel gezogen selber und sein ganzer Fuß hat sich entzündet und der ist fast tot, fast draufgegangen. Subhanallah. Hm? Ein anderer Mann hat ein Geschwür einfach bekommen im Bein und es ist so schlimm geworden, dass sie das hätten fast abnehmen müssen. Ja, so klein, es sind auch Viren, Sachen unterwegs. Allah schickt irgendwelche Sachen zu Menschen. Subhanallah, du weißt nicht, was er zu dir morgen schickt. Vielleicht schickt er zu dir irgendwas und du liegst lang. Wallahi. Und es ist bekannt, dass schon die gesundesten Sportler sind gestorben. Top Männer, Top Sportler, geht aufs Feld. Feinste Training gehabt, feinste Ernährung, hat noch cool gemacht und alles. Geht aufs Feld, fällt um uns tot. Ja. Baby, neu geboren, kerngesund, Herz hört auf zu schlagen. Ja? Wenn Allah will, er lässt einfach das Herz nicht mehr weiterschlagen. Was geschrieben ist, ist geschrieben. Wenn der Tod geschrieben ist für einen, dann ist der Tod geschrieben. Ja? Dann spielt keine Rolle, was du bist oder wie gesagt, welche Stufe du hast. Es ist finito, ist finito. Subhanallah. Und dann, wie ich immer sage, es gibt Jahannam. Und es gibt Al-Jannah, ja, das Paradies gibt es, es gibt die Hölle. Und es geht nicht darum, wohin komme ich ins Paradies oder komme ich in die Hölle. Sondern, wie ich immer sage, was haben wir gemacht, dass wir ins Paradies kommen? Ja? Was habe ich gemacht, dass ich um das Paradies bitten kann oder dass ich nur sehen darf oder riechen darf oder nur hören darf, ja, im Akhira über das Paradies? Subhanallah. Und wir wollen alle ins Paradies. Die Muslime, die überzeugt sind vom Islam, die wollen garantiert nicht in die Hölle. Ja? Subhanallah. Also ich auf keinen Fall. Deswegen, ich muss alles geben, ich muss versuchen, bis zu meinem Tod alles zu machen, was ich kann, dass ich Allahs Wohlgefallen erreiche. Ja? Subhanallah. Ja, vor 2 Wochen oder vor 3 Wochen, weiß ich nicht, habe ich einen Vortrag gemacht über den Bruder Yusuf El-Abed in Berlin. Ja, habe ich einen Vortrag gemacht über ihn, über seinen Tod. Und guck mal, Subhanallah, wenn ich gestorben wäre, dann hätte jemand schon einen Vortrag in einer Woche über mich machen können oder in 2 Wochen. Ja. Deswegen müssen wir aufpassen. Heute sind wir da, morgen sind wir weg. Ja? Heute sitzt der Bruder hier, morgen ist er weg. Heute sitzt der Bruder da, morgen ist er weg. Wir wissen nicht, wer morgen noch da ist. Wallahi, wir haben alle den Ausgang. Und der ist sicher. Deswegen, wir müssen unsere Rucksäcke packen. Ja? Was packe ich in meinen Rucksack rein? Ich packe mein Gebet rein, das ist wichtig. Mein Fasten packe ich rein. Ja? Meine Dua für unterwegs muss ich reinpacken. Ja? Ich muss auf den Tod zulaufen. Weil ein Weglaufen hat keinen Zweck. Weglaufen kannst du nicht. Du kannst in das tiefste Loch reingehen, in den tiefsten Bunker. Der Tod wird dich dort erreichen. Du kannst in den höchsten Turm gehen, auf den höchsten Berg. Der Tod wird dich erreichen. Ja? Du kannst auf den Mond gehen, auf den Mars gehen, auf den Jupiter, auf den Pluto. Du kannst im All rumschwirren, wie du willst. Der Tod erwischt dich. Ja? Weil Allah hat ihn für dich geschrieben. Fest. Ja? Subhanallah. لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله أنا die Leute sollen auch nicht denken, dass ich jetzt geschwächt bin oder so. Ja, Alhamdulillah, ich bin nicht geschwächt. Ich habe mich gut ausgeruht und wenn ich rauskomme, dann geht's volle Kanone weiter. Ne? Und auch die uns bekämpfen, die können sich auch auf jeden Fall auf richtig was gefasst machen. Alhamdulillah, diese Begegnung, kann man sagen, mit dem Tod. Oder die Begegnung mit der Nähe des Todes, Wallahi, die hat mich noch stärker gemacht. Wallahi, noch stärker. Und die hat mich noch klarer im Kopf gemacht, was ich zu machen habe, meine Aufgaben, die ich zu erfüllen habe. Wallahi. Was meint ihr, warum die uns hier dulden in Deutschland? Warum dulden die die ganzen sogenannten Muslime und die Muslime? Ha? Warum dürfen wir hier leben? Weil die in unseren Ländern richtig ordentlich alles ausbeuten. Ha? Ha? Die machen mit uns Handel und wir wissen nicht mal, dass sie mit uns einen Handel machen. Ja, du darfst hier bleiben, kriegst Hartz IV, kriegst schönes Auto, kriegst ein bisschen Arbeit, kriegst eine schöne Frau noch dazu. Ja. Du darfst dich integrieren. Ja. Du darfst dich integrieren. Ja. Du darfst ab und zu mal den Schädel eingeschlagen bekommen. Ja. Du darfst dein Bart abrasieren. Du darfst das Kopftuch runtergerissen bekommen. Ja. Und in unseren Ländern, was machen die? Beuten die aus, schlachten die, massakrieren die, nehmen die alles auseinander. Ja? Deswegen sind wir hier. Wallahi, wir sind alle falsch hier. Wir müssen alle nach Hause zurückgehen. Ja? Und guck mal, was passiert jetzt. Jetzt sind überall Aufstände dort, in den Ländern. Ja? Die Diktatoren werden gestürzt. Ja? Die Brüder kommen langsam an die Macht. Jetzt fangen die hier an, Faxen zu machen mit uns. Jetzt fangen die an, hier zu prügeln, festzunehmen, den Islam zu bekämpfen. Auf einmal, subhanallah, auf einmal. Weil die wissen, die Brüder gehen, die Muslime, sobald dort die Scharia irgendwo kommt, wir müssen alle zurückgehen. Und was passiert dann mit diesem Land? Da geht erstmal komplett die Wirtschaft kaputt, alles System, alles geht kaputt hier, sowieso. Und ihr seht es an der Wirtschaft, wenn ihr guckt, die Axt, alles geht runter, alles geht den Berg ab. Und wir sollten sehr, sehr viel Dua machen dafür, dass wir nicht von denjenigen sind, die zu Hause sitzen geblieben sind, hinter ihren Frauen, hinter der Couch, hinter dem Schrank oder unter dem Babybett. Ja? Weil Wallahi, diesejenigen, die sind richtig im Verlust. Ja? Und ihr seht, Alhamdulillah, meine, die Geschwister, ich nenne sie mal zum Teil noch Geschwister, bekämpfen uns, ja, reden über uns, die sagen, ah, diese Radikalen. Und ich muss das Thema immer wieder ansprechen und das macht mir auch Spaß, immer dieses Thema anzusprechen, weil damit sie nochmal hören, dass sie von denjenigen sind, die sitzen bleiben. Diejenigen sind, die bei den Alten sind und bei den Kranken, bei den Kindern und bei den Frauen. Das sind diejenigen. Das sind diejenigen, die ihren Mund am weitesten aufmachen. Das sind diejenigen, die neidisch sind, weil sie das nicht machen, was wir machen. Weil sie nicht ihren Mund aufmachen. Weil sie nicht diesen Mumm haben. Weil sie nicht dieses Herz haben. Weil sie Angst haben vor den Kuffar und weil sie Angst haben vor der Polizei und Tarot. Wir haben Angst. Ja? Und ich sage das klar und deutlich. Ihr habt Angst. Ihr seid Angsthasen. Ja? Und ich sage auch nochmal Angsthasenprediger. Das sind die Angsthasenprediger, die den Muslimen Angst überall versuchen zu predigen. Ja? Nicht. Bloß nicht radikal werden, keine Camouflage anziehen. Nein, nein, die sind okay. Mit den Kuffar könnt ihr auch mal handschütteln, ja? Könnt ihnen auch gratulieren, ja? Zu Weihnachten und zu Ostern und zu ihren ganzen Kuffar- und Schirkfesten. Audhu billah, nein. Ja? Und ich gehe nicht und gratuliere, weil ich gefallen will oder weil ich nicht radikal genannt werden will. Nein, das gibt's nicht sowas. Wallahi gibt's nicht sowas. Tut mir leid, ich bin nicht dieserjenige. Tut mir leid. Ich bin Abu Talha und nicht Mimit oder Ahmed oder Yahya, ja? Oder keine Ahnung, wie die genannt werden. Ja? Diese, weil so eine Leute wie Ahmed, ja? Oder wie Yahya oder wie Mehmet oder wie Mohammed, die gratulieren nicht zu Geburtstagen und die gratulieren nicht zu Weihnachten und die gratulieren nicht zu Ostern oder zu Silvester oder zu diesem ganzen Schmutz. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Wir gratulieren zu Ramadan. Ja? Zu Eid, ja? Oder wenn ein Kind geboren wird, dann freuen wir uns, dann wird gefeiert, ja? Dann wird geschlachtet, ein Schaf nach dem anderen, zack. Ja? Wir feiern den Einzug von Mohammed Fatih in Konstantinopel. Ja? Das feiern wir auch. Salahuddin, wir feiern Salahuddin. Ja? Khalid ibn Walid, radiallahu an. Ja? Umar ibn al-Khattab feiern wir. Ha? So eine Leute müssen wir feiern. Das ist das. Ha? Und den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diese Leute sind, das sind Helden. Diese Leute müssen wir hochhalten. Auf diese Leute müssen wir stolz sein. Ha? Und nicht auf irgendeinen so komischen Ronaldo oder keine Ahnung, wie diese ganzen Fußballleute heißen. Oder auf irgendeinen 50 Cent oder Snoop oder irgendwelche komischen Musiker, so eine Hampelmänner. Nein, subhanallah. Die haben ihren Dien, wir haben unseren Dien. Die haben ihren Weg, wir haben unseren Weg. Die haben ihren Ausgang, wir haben unseren Ausgang. Welcher ist der bessere Ausgang? Der beste Ausgang ist der Ausgang für Allah. Und das müssen wir uns ganz fest in unser Herzen reinmachen. In unsere Handlungen und Taten, die wir jeden Tag machen. Wallah, ganz einfach. Und wir dürfen uns nicht stoppen lassen, weil irgendein paar kleine Angsthasenprediger in YouTube ein bisschen rumkreischen. Wie Frauen schreien die da rum. Und verarschen unsere Geschwister, wenn ich mal so sagen darf, auf Deutsch. Machen sie schlecht, reden über uns. Wallah, ihr seid für mich wie Frauen. Ihr fehlt nur noch, dass ihr Niqab trägt und dann fehlt noch eine Kasse, wie sagt man, diese Kaffeekanne fehlt noch. Und dann kann man noch für euch noch ein bisschen so Körner hinmachen, so. Schickerdee kann man noch für euch dort ausgeben, ein bisschen. Und dann könnt ihr dort quatschen, Klatsch und Tratsch könnt ihr halten dort. Wallah, subhanallah. Was sind das für Witzfiguren, wallah. Von so einer Witzfigur habe ich früher gelernt, subhanallah. Ja. Alhamdulillah, das sind die Grundsachen, habe ich gelernt, reicht. Aber mehr auch nicht, mehr braucht man nicht von denen lernen. Beten kann ich auch lernen von meiner Mutter. Ja. Kann ich von meinem Sohn sogar lernen, beten. Brauche ich nicht, braucht ihr nicht dahin gehen zu dir. Könnt ihr von meinem Sohn lernen, beten. Ja. Oder von anderen Brüdern ihre Kinder. Ja, wir haben bei uns zum Beispiel, haben wir in Kreuzberg, da gibt es ein kleines Mädchen, der heißt Zainab, die ist Koranlehrerin. Ja, ich kann empfehlen, den ganzen Brüdern und Schwestern, weil die ist sowieso ein kleines Baby noch, ein kleines Kind, 9 Jahre alt. Ich empfehle euch, geht dort bei ihr lernen, ist besser, als wenn ihr bei irgendwelchen Pappnasen lernen geht, irgendwelche Angsthasenprediger. Durch sowieso mit Müll voll quatschen und dann, ja, und Toleranz und wir müssen lieben und so und dies und das und so. Nein, müssen wir gar nicht. Müssen wir gar nicht. Ja, wer den Islam kennenlernen möchte, bitteschön, kein Problem. Wir sind da, wir können darüber sprechen. Ja, wer den Islam bekämpfen möchte, bitteschön, wir sind auch da. Ja, ich hebe meine Faust. Ja. Und ich bin nicht von diesen Muslimen, denen du eine klatschen kannst und dann halte ich die andere noch hin. Dieses System funktioniert nicht bei uns. Ja, das könnt ihr bei den Angsthasenpredigern machen. Ha? Wenn ihr da klatscht, könnt ihr links, rechts klatschen und nochmal links, rechts. Ha? Wallah, ist so. Und ich verfolge eure Reden auch, ihr Prediger. Ich verfolge alle eure Reden. Und wallahi, ich lasse keine Rede von euch an mir vorbeiziehen. Einfach so. Und das ist keine Drohung. Weil Drohung, die kann man hören, aber danach passiert nichts. Ha? Ich drohe nicht, ich handle. Und dann könnt ihr sagen, ich bin der Gangster, oh, der hat hier das Gangsterleben mit reingebracht. Und gibt es auch Prediger, die sagen, ich hätte das Gangsterleben mit in den Islam reingezogen. Sowas gibt es nicht. Ich bin ein Muslim, der straight ist. Ja? Ein Muslim kommt straight. Ja? Ein Muslim erhebt seine Stimme. Ja? Ein Muslim kommt schnell und er landet auch schnell. Ja? Nicht so wie eine Schnecke, so weich und so und dies und das und so. Nein, ja? Situationsbedingt. Wenn du mit deinem Kind bist, du bist weich. Wenn du mit deiner Frau bist, du bist weich. Wenn du mit deinem Bruder bist, der Rechenschaft ist, dann bist du weich. Ja? Aber wenn einer kommt, der dich herabwürdigend versucht zu behandeln, ja, dann behandle ihn auch herabwürdigend. Ja? Wenn jemand kommt und der gegen dich ist, dann sei auch gegen ihn. Ja? Subhanallah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Prediger recht leiten, möge er sie zu Männern machen, möge er ihnen Aufrichtigkeit zurückgeben und möge er ihnen die Angst aus den Herzen rausnehmen und möge er sie zu Löwen machen, weil wallahi, die leben im Verlust. Ja, da könnt ihr noch so viel studiert haben, noch so viele Bücher gelesen haben, das bringt euch sowieso, was bringt euch das? Was bringt euch dieses Wissen, wenn da nichts hintersteckt? Ja? Und dann lese ich Sachen aus Saudi-Arabien, kommt dann eine Nachricht von irgendeinem und ja, und da in Deutschland gibt es ein paar Prediger und die sind gefährlich und dies und das und Terroristen und so. Wallah, wer will denn hören, was aus Saudi-Arabien kommt? Was interessieren uns diese Leute aus den Palästen dort? Ha? Was interessieren uns diese Leute? Die großen Mashayikh, die sind, Rahimullah, sind schon gestorben. Wenn die da wären, Wallahi, die würden auch andere, dann würdet ihr ganz anders reden. Ha? Subhanallah. Dann kommt mir da einer rausgekrochen aus dem Königspalast und da kommt einer rausgekrochen aus dem Königspalast. Subhanallah. Wallahi, das Königspalast soll untergehen. Ich verfluche den Königspalast. Für mich gibt es kein Saudi-Arabien. Für mich gibt es nur eine arabische Halbinsel und die gehört gestürmt. Mekka gehört befreit. Weil von dort kommt nur Schmutz zurzeit. Und das nicht seit 10 Jahren. Und nicht, dass nur nicht, weil das Land heilig ist, ist das Volk heilig. Nein. Subhanallah. Deswegen aufpassen, immer auf den geraden Weg bleiben. Allah darum bitten, dass er euch auf den geraden Weg lässt. Ha? Und vergesst nicht den Tod. Der Tod kommt. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. In ardal kuffara unas fa muradi an yarda Allah. إن أرضى الكفار أناس فمرادي أن يرضى الله أنسيتم ياسر و